0111001111 crying zeros and I'm nearing 111. Cut my summer suits on my backflip. Oh, summer, summer, poor summer. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Aye. Die Sonne brennt auf den Asphalt, die Blicke eis, das Blut ist kalt, das Reiß in Ketten von deinem Hals, weil wieder mal der Hunger jemanden treibt. Sind sie zu schön, um klug zu sein, oder sitzt die rosa Brille? So gut, so gut, sie guckt am Mehlen glatt vorbei, solang's in Sommernächten schreit, sind sie zum Nachdenken zu high. Und jedes Licht, das zu hell scheint, holt auch der Schatten irgendwann ein. Genieß deine Flut, solange du noch kannst, denn die Geier wartet schon auf deinen Fall. Und deine kleine heile Welt zerbröselt zu Staub wie der weißer Stein. Auf dem Spiegel, sie haben alle keine Ziele, Gesichter wie Engel, doch verdienen keine Flügel. Ziehen durch den Nacht irgendwo blöd. Gatrians, Gelatoni, so. Sie sind viel zu lang gefahren. La-la-la-la-la-la. Hör dem Namen on the Radio. Der weiße Engel lässt sie fliegen. La-la-la-la-la-la-la. Mapo, Summer, Summer, Bo, Summer, was geht? Durch die Nacht. Blood. Kommt man runter von der Wolke, spürt man schnell, wie kalt der Boden ist. Und wie allein man plötzlich sein kann, wenn man nicht oben ist. Dich keiner vermisst, weil die Partys gehen auch ohne dich. Schneewittchen, nur mit dir getanzt, seit Wahl am Ende die Kohle stimmt. Jedes, ich liebe dich, am Ende nur gelogen ist. Und wie fremd man sich schämt, wenn man nicht selbst auf der scheiß Droge ist. Feiert ohne mich, vergisst meinen Namen gleich, denn es zieht Lebenszeit vorbei in deinem eingerollten Schein. Auf dem Spiegel, sie haben alle keine Ziele, Gesichter wie Engel, doch verdienen keine Flügel. Ziehen durch die Nacht irgendwo blöd. Gatrians, Gelatoni, so. Sie sind viel zu lang gefahren. La-la-la-la-la-la. Hör dem Down on the Radio. Der weiße Engel lässt sie fliegen. La-la-la-la-la-la-la. Mapo, Summer, Summer, Bo, Summer, was geht? Durch die Nacht irgendwo blöd. Callie, let's die. Callie, let's dive down to the bull's bottom where we belong. Callie, who's sinking like a bleeding stone. All above, crowd around so fucking loud. Mister Gatrians, Gelatoni, so. Sie sind viel zu lang gefahren. La la la la la la. Running down on the radio. Der weiße Engel lässt sie fliegen. La la la la la la la. Poor summer, summer, poor summer, Bob's game. Durch die Nacht.